Aus Anlass des 16. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni fragte am 15. Juni das antiimperialistische Forum Deutschlands auf seiner Internet-Homepage in vollem Wortlaut die unvergänglichen klassischen Werke vom Genossen Kim Il-sung durch den Zusammenschluss der ganzen Nation die Vereinigung des Vaterlandes beschleunigen und der Norden und der Süden sollten die Kräfte vereinigen und den Weg zu Frieden und Vereinigung bahnen und das unvergängliche klassische Werk vom Genossen Kim Jong-il, die Vereinigung des Vaterlandes muss unsere Nation mit vereinter Kraft selbstständig verwirklichen.